بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen. Wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir hinabgesandt, so diene Allah und sei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Sicherlich, Allah gehört die aufrichtige Religion. Diejenigen aber, die sich anstatt seiner Schutzherren nehmen, sagen, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in Allahs Nähe verschaffen. Gewiss, Allah wird zwischen ihnen richten, über das, worüber sie uneinig sind. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer ein Lügner und beharrlicher Ungläubiger ist. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Wenn Allah sich hätte Kinder nehmen wollen, hätte er wahrlich aus dem, was er erschaffen hat, sich auserwählt, was er will. Preis sei ihm. Er ist Allah, der Eine, der Allbezwinger. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. Er lässt die Nacht den Tag umschlingen. Und er lässt den Tag die Nacht umschlingen. Und er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Ein jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Sicherlich. Er ist der Allmächtige und Allvergebende. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Er schuf euch aus einem einzigen Wesen. Hierauf machte er aus ihm seine Gattin. Und er hat für euch an Vieh 8 Tiere in Paaren herabgesandt. Er erschafft euch in den Leibern eurer Mütter. Eine Schöpfung nach der anderen in dreifacher Finsternis. Dies ist doch Allah, euer Herr. Ihm gehört die Herrschaft. Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwenden? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Wenn ihr ungläubig seid, so ist Allah eurer unbedürftig, obgleich er mit dem Unglauben für seine Diener nicht zufrieden ist. Wenn ihr aber dankbar seid, ist er damit zufrieden für euch. und keine Last tragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein. Dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er seinen Herrn an, indem er sich ihm reuig zuwendet. Wenn er ihm hierauf Gunst von sich gewährt, vergisst er, worum er zuvor angerufen hat, und stellt Allah andere als seinesgleichen zur Seite, um die Menschen von seinem Weg ab in die Irre zu führen. Sag, genieße deinen Unglauben ein wenig. Du gehörst ja zu den Insassen des Höllenfeuers. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ist etwa einer, der sich zu verschiedenen Stunden der Nacht in demütiger Andacht befindet, ob er sich niederwirft oder aufrecht steht, der sich vor dem Jenseits vorsieht und auf seines Herrn Barmherzigkeit hofft, gleich dem Ungläubigen? Sag, sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Doch bedenke nur diejenigen, die Verstand besitzen. Sag, O meine Diener, die ihr gläubig seid, fürchtet euren Herrn. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es hier im Diesseits Gutes, und Allahs Erde ist weit. Gewiss, den Standhaften wird ihr Lohn ohne Berechnung in vollem Maß zukommen. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. Sag, mir ist befohlen worden, Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Und mir ist befohlen worden, der Erste der ihm Ergebenen zu sein. Sag, gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Sag, Allah allein diene ich und bin dabei ihm gegenüber aufrichtig in meiner Religion. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. So dient nun, wem ihr wollt, anstatt seiner. Sag, die wahren Verlierer sind diejenigen, die am Tag der Auferstehung sich selbst und ihre Angehörigen verlieren. Sicherlich, Das ist der deutliche Verlust. Sie haben über sich Schattendächer von Feuer und unter sich ebensolche Schattendächer. Damit flößt Allah seinen Dienern Furcht ein. O meine Diener, fürchtet mich also. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Diejenigen aber, die die falschen Götter meiden, um ihnen nicht zu dienen und sich Allah reuig zuwenden. Für sie gibt es die frohe Botschaft. So verkünde frohe Botschaft meinen Dienern, die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die Allah recht leitet, und das sind diejenigen, die Verstand besitzen. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Kannst du etwa jemanden retten, der im Höllenfeuer ist? Jemanden, gegen den der Spruch der Strafe unvermeidlich fällig geworden ist. Aber diejenigen, die ihren Herrn fürchten, für sie wird es Obergemächer geben, über denen andere Obergemächer gebaut sind, unterhalb derer Flüsse strömen. Das ist Allahs Versprechen. Allah bricht nicht, was er versprochen hat. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen und es dann als Quellen die Erde durchziehen lässt? Hierauf bringt er damit Pflanzen von unterschiedlichen Arten hervor. Hierauf lässt er sie austrocknen, und da siehst du sie gelb werden. Hierauf macht er sie zu zermalmtem Zeug. Darin ist wahrlich eine Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ist denn jemand, dessen Brust Allah für den Islam auftut, sodass er sich nach einem Licht von seinem Herrn richtet, einem beharrlich Ungläubigen gleich? So wehe denjenigen, deren Herzen gegen Allahs Ermahnung verhärtet sind. Sie befinden sich in deutlichem Irrtum. Allah hat die beste Botschaft offenbart, ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Hierauf werden ihre Haut und ihr Herz weich und neigen sich zu Allahs Gedenken hin. Das ist Allahs Rechtleitung. Er leitet damit recht, wen er will. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ist denn jemand, der sich mit seinem Gesicht vor der bösen Strafe am Tag der Auferstehung hütet, jemandem gleich, der sich durch seine Taten im Diesseits davor gehütet hat? Und es wird zu den Ungerechten gesagt, kostet, was ihr erworben habt. Für Lüge erklärt haben es diejenigen, die vor ihnen waren. Da kam die Strafe über sie, von wo sie nicht merkten. So ließ Allah sie im diesseitigen Leben die Schande kosten. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer, wenn sie nur wüssten. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Und wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt, auf das sie bedenken mögen. In diesem arabischen Koran, an dem nichts Krummes ist, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Allah prägt als Gleichnis dasjenige von einem Mann, in dem sich mehrere Herren als Eigentümer teilen, die sich miteinander nicht vertragen, und einem Mann, der nur einem Herrn gehört. Sind die beiden im Gleichnis etwa gleich? Alles Lob gehört Allah, aber die meisten von ihnen wissen nicht. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ Du wirst gewiss sterben, und auch sie werden sterben. Hierauf werdet ihr am Tag der Auferstehung bei eurem Herrn miteinander streiten. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah lügt und die Wahrheit, wenn sie zu ihm kommt, für Lüge erklärt? Ist nicht die Hölle der Aufenthaltsort für die Ungläubigen? Derjenige aber, der mit der Wahrheit kommt, und derjenige andere, der sie für wahr hält. Das sind die Gottesfürchtigen. Sie haben, was sie wollen, bei ihrem Herrn. Das ist der Lohn der Gutestuenden. Auf dass Allah ihnen das Schlechteste von dem, was sie getan haben, tilge und ihnen ihren Lohn vergelte für das Beste von dem, was sie taten. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. Wird Allah nicht seinem Diener genügen? Dennoch wollen sie dir mit denjenigen, die es außer ihm geben soll, Furcht einflößen. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. Wen aber Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Ist nicht Allah allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt? ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Sag, was meint ihr wohl zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Wenn Allah für mich Unheil will, können sie dann sein Unheil hinwegnehmen? Oder wenn er für mich Barmherzigkeit will, können sie dann seine Barmherzigkeit zurückhalten? Sag, meine Genüge ist Allah. Auf ihn verlassen sich diejenigen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Sag, O mein Volk, handelt nach eurer Stellung. Ich werde ebenfalls so handeln. Dann werdet ihr erfahren, über wen eine Strafe kommen wird, die ihn in Schande stürzt, und über wen eine beständige Strafe hereinbrechen wird. Inna anzalna alayka al-kitaba lin-nasi bil-haqqi faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa ma anta alayhim biwakil. Gewiss, wir haben für die Menschen das Buch mit der Wahrheit auf dich hinabgesandt. Wer sich nun recht leiten lässt, der tut das zu seinem eigenen Vorteil. Und wer in die Irre geht, der geht nur zu seinem eigenen Nachteil in die Irre. Und du bist nicht als Sachwalter über sie eingesetzt. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab, und auch diejenigen, die nicht gestorben sind während ihres Schlafes. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Oder haben sie sich anstatt Allahs Fürsprecher genommen? Sag, auch wenn sie über nichts verfügen und nicht begreifen? Sag, alle Fürsprache gehört Allah allein. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Hierauf werdet ihr zu ihm zurückgebracht. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Und wenn Allah allein erwähnt wird, verkrampfen sich die Herzen derjenigen, die nicht an das Jenseits glauben. Wenn aber diejenigen erwähnt werden, die es außer ihm geben soll, freuen sie sich sogleich. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Sag, O Allah, Erschaffer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, du wirst zwischen deinen Dienern über das richten, worüber sie uneinig zu sein pflegten. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Wenn diejenigen, die Unrecht tun, alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche dazu, würden sie sich sicherlich damit von der bösen Strafe am Tag der Auferstehung loskaufen. Ihnen wird dann nämlich von Allah her klar, womit sie nicht gerechnet haben. Und ihnen werden die bösen Taten klar, die sie begangen haben. Und es umschließt sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft uns an. Wenn wir ihm hierauf Gunst von uns gewähren, sagt es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen. Nein, vielmehr ist es eine Versuchung, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Das haben bereits diejenigen, die vor ihnen waren, gesagt. Aber nicht nützte ihnen, was sie zu erwerben pflegten. So trafen sie schließlich die bösen Taten, die sie begangen hatten. Und auch diejenigen unter diesen da, die Unrecht tun, werden die bösen Taten treffen, die sie begangen haben. Und sie können sich Allah nicht entziehen. Wissen sie denn nicht, dass Allah die Versorgung großzügig gewährt, wem will und auch bemisst? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Sag, O meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. Und folgt dem Besten von dem, was zu euch von eurem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, bevor die Strafe plötzlich über euch kommt, ohne dass ihr merkt. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Dass ja keine Seele sagen muss, oh, welch gramvolle Reue für mich wegen dessen, was ich an Pflichten gegenüber Allah vernachlässigte. Ich gehörte ja wirklich zu den Spöttern. Oder dass sie nicht etwas sagen soll, wenn Allah mich nur recht geleitet hätte, würde ich bestimmt zu den Gottesfürchtigen gehören. Oder dass sie nicht etwa, wenn sie die Strafe sieht, sagen soll, wenn ich doch nur eine Möglichkeit zur Wiederholung hätte, dann würde ich zu den Gutestuenden gehören. Aber ja, meine Zeichen sind doch zu dir gekommen. Da hast du sie für Lüge erklärt und dich hochmütig verhalten und hast zu den Ungläubigen gehört. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Und am Tag der Auferstehung siehst du diejenigen, die gegen Allah gelogen haben. Ihre Gesichter sind schwarz geworden. Ist nicht in der Hölle ein Aufenthaltsort für die Hochmütigen? Aber Allah errettet diejenigen, die gottesfürchtig waren, indem er sie entrinnen lässt. Böses wird ihnen nicht widerfahren, noch werden sie traurig sein. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Allah ist der Schöpfer von allem und er ist Sachwalter über alles. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, das sind die Verlierer. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Sag, wollt ihr mir denn wirklich befehlen, einem anderen als Allah zu dienen, ihr Toren? Dir und denjenigen, die vor dir waren, ist ja als Offenbarung eingegeben worden, wenn du Allah andere beigesellst, wird dein Werk ganz gewiss hinfällig und du gehörst ganz gewiss zu den Verlierern. Nein, vielmehr Allah allein sollst du dienen, und zu den Dankbaren sollst du gehören. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Und es wird ins Horn geblasen, und da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen. Da stehen sie sogleich auf und schauen hin. Und die Erde wird im Licht ihres Herrn erstrahlen. Das Buch wird hingelegt, und die Propheten und die Zeugen werden herbeigebracht. Und es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden. Und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und jeder Seele wird in vollem Maß zukommen, was sie getan hat. Er weiß sehr wohl Bescheid über das, was sie tun. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Zur Hölle getrieben werden diejenigen, die ungläubig waren, in Scharen. Wenn sie dann dort ankommen, werden ihre Tore geöffnet. Und ihre Wärter sagen zu ihnen: Sind nicht zu euch Gesandte von euch selbst gekommen, die euch die Zeichen eures Herrn verlesen und euch die Begegnung mit diesem eurem Tag warnend ankündigen? Sie werden sagen: Ja doch. Aber das Wort der Strafe ist gegen die Ungläubigen unvermeidlich fällig geworden. Es wird zu ihnen gesagt werden: Betretet die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Und in den Paradiesgarten geführt werden diejenigen, die ihren Herrn fürchten, in Scharen. Wenn sie dann dort ankommen und seine Tore geöffnet werden und seine Wärter zu ihnen sagen: Friede sei auf euch, gut wart ihr, so betretet ihn, ewig darin zu bleiben. Und sie werden sagen: Alles Lob gehört Allah, der sein Versprechen an uns gehalten und uns die Erde zum Erbe gegeben hat. sodass wir uns im Paradiesgarten aufhalten können, wo immer wir wollen. Wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Und du wirst die Engel den Thron umgeben und ihren Herrn lobpreisen sehen. Und es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend entschieden. Und es wird gesagt, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.